Man sagt, Bücherwürmer seien eine aussterbende Spezies, da es in naher Zukunft keine Bücher mehr gäbe und sich diese Gattung, also ihrem natürlichen Habitat entzogen, in kürzester Zeit laut evolutionärem Grundgedanken nicht neu orientieren könnte und der Klimawechsel somit schwer beschädigt oder zumindest mit einer starken Aversion gegenüber unnatürlichen Ausweichreservaten, zum Beispiel technologischen Gütern und somit Gehalt, also dem eigentlichen Inhalt, nicht mehr folgen können. Punkt.